Heute das Hörspiel des Monats. Die Auszeichnung der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste ging an den Hessischen Rundfunk für das Stück »Ein Schwarm Regenbrachvögel« von Marten Tahart. Wir zitieren aus der Begründung der Jury. Harts Hörspiel »Ein Schwarm Regenbrachvögel« ist eine Adaption seines gleichnamigen, autobiografisch gefärbten Romans aus dem Jahre 1978 und dennoch viel mehr. Dieses Hörspiel über das karge und einsame Leben in einem pietistischen Dorf in der niederländischen Provinz überzeugt durch seine akustische Erzählweise. Es illustriert nicht einfach, wie gegenwärtig recht häufig zu hören ist, eine überraschende Geschichte durch Geräusche und Musik. Hörspielbearbeiter und Regisseur Norbert Schäfer erzählt die Lebensgeschichte des 30-jährigen Marten und seine platonische Liebe zu seiner Schulfreundin Martha nicht narrativ, sondern akustisch. Er setzt auf verwobene Zeitebenen, ausgefeilte und ausgedehnte akustische Tableaus, szenische Einfachheit sowie inhaltliche Vielschichtigkeit. Nichts in diesem Hörspiel ist eindeutig, nur abwertend oder verklärend. Und dies macht seinen besonderen Reiz aus. Dieses Heimathörspiel beschreibt auf innovative Art religiöse und regionale Mentalitäten, die im deutschen Gegenwartshörspiel nicht mehr vorkommen und die dennoch noch immer ihre Kraft entfalten. Was verstehst du durch die Vorsehung Gottes? Martin? Die allmächtige und allgegenwärtige Kraft Gottes, durch welche er Himmel und Erde samt allen Kreaturen gleich als mit seiner Hand noch erhält und also regieret, dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut, und alles nicht von ungefähr, sondern von seiner väterlichen Hand uns zukommt. Ein Schwarm Regenbrachvögel von Marten Tahart. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäfer. In diesem Raum habe ich den Sommer eingefangen. Draußen, wo schon die Blätter fallen, wären die Hummeln und Schwebfliegen in den kalten Nächten längst umgekommen. Hier, im Treibhaus zwischen den Weintrauben, aber ist es noch Sommer. Mein Sommer. Der Beweis, dass es mir gelungen ist, das Verrinnen der Zeit aufzuhalten. Spielst du nicht? Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Bau dir eine Hütte aus Gemüsekisten. Und ich habe nicht nur meinen Sommer, sondern auch meine Jugend zurückgewinnen können. Es riecht nun hier genauso wie früher. Bevor mein Vater die Trauben durch Tomaten ersetzt hat. Ja! Ich baue eine Hütte und du musst in der Hütte wohnen. Dann sind wir verheiratet und dann komme ich nach Hause und dann sage ich, guten Tag, Frau. Und dann gebe ich dir einen Kuss. Nur Jakob und ich werden wissen, welche Sorgfalt ich auf ihren Anbau verwendet habe. Ich muss noch Hausarbeit machen, Martin. Dann arbeitest du in der Hütte. Die ist dann dein Haus. Jakob wird das Geschenk zu schätzen wissen. Jacqueline wird nur die Stirn runzeln. Gut. Ich kann nicht verstehen, dass er sie heiratet. Aber nur ganz kurz. Bau erst mal deine Hütte. Unglaublich, was eine Frau einem Mann, der in sie verliebt ist, antun kann. Umgekehrt mag es genauso sein. Ich glaube aber, dass Männer Frauen Kummer bereiten, nachdem eine Beziehung zustande gekommen ist, während Frauen Männern Kummer bereiten, bevor es soweit ist. Guten Tag, Frau. Da bin ich wieder. Ich war auf der Versteigerung. Guten Tag, Mann. Wie war es auf der Versteigerung? Nichts verkauft. Alles musste vernichtet werden. Tomaten, Gurken, Bohnen, Salat, alles. Oh je. Vielleicht hat mein Vater aufgegeben, weil die Fruchtansätze der Trauben während des Wachstums ausgedünnt werden müssen. Und dies gelingt nur feinen, schlanken Fingern von Frauen- oder Kinderhänden. Vielleicht habe ich die Rebstöcke nur wieder herangezogen, um damit Frauen oder sogar Kinderhände zu verlocken, die Trauben auszudünnen. Martha, schon lange bevor ich dich das erste Mal sah, habe ich den Beruf meines Vaters verachtet. Ich wollte kein Gärtner werden. Hart! Acht! Ich wollte berühmt werden. Den heutigen Tag beginnen wir mit Psalm 68. Erhebet er sich, unser Gott, seht, wie verstummt der frechen Spott, wie seine Feinde fliehen. Lasset uns beten. General im Himmel. Zu dir kommen wir am Morgen dieses Tages. Zu dir kommen wir am Morgen dieses Tages. Und erbitten deinen Segen für unsere Arbeit. Und erbitten deinen Segen für unsere Arbeit. O du Oberbefehlshaber der himmlischen Heerscharen. O du Oberbefehlshaber der himmlischen Heerscharen. Gib uns die Kampfeslust. Gib uns die Kampfeslust. Auch heute zu rechnen, auch heute zu rechnen, zu schreiben und zu lesen, zu deiner Ehre. Entzünde unseren Glauben wie Pulver in einer Kanone. Entzünde unseren Glauben wie Pulver in einer Kanone, die auf den Diener Satans abgefeuert wird. Bewahre uns vor Krieg. Bewahre uns vor Krieg. Nicht, weil wir es verdienen. Nicht, weil wir es verdienen. Sondern nur aus Gnade. Sondern nur aus Gnade. Amen. Rührt euch und holt die Bibeln hervor. Ich bin jetzt 30 und ordentlicher Professor. Experte auf dem Gebiet der Gewebezüchtung. Eine Blitzkarriere. Was darf ich Ihnen anbieten? Weil ich dem Züchten entrinnen wollte, habe ich mich abgerackert, um Züchter zu werden. Ein Glas Sekt, ein Glas Weißwein. Portwein. Ein Glas Portwein, sehr gerne. Und du? Bist du auch hier? Du könntest hier sein. In meiner Nähe. Jeden Tag denke ich an dich, Martha. Seit 12 Jahren, jeden Tag. Im Labor, in Sitzungen des Fakultätsrates, in Zügen, auf Bahnhöfen, in Konzerten. Jeden Tag denke ich, vielleicht sehe ich dich heute wieder. Und auch hier, auf Jakobs Hochzeits... Ihr Portwein? Danke, ich muss hier raus. So schnell wie möglich. Ich habe dem Brautpaar gratuliert und meine Trauben abgeliefert. Jacqueline ist schön und Jakob ist glücklich. Obwohl er neben ihr ein wenig verloren scheint. Ein Rohrdommel neben einem Purpurreiher. Was hält mich hier noch? Ich trinke, Martha. Vielleicht zu viel. Doch wenn ich trinke, bist du da. Immer nur deine Augen, dein Mund, nie dein Gesicht. Seit 12 Jahren. Nur manchmal, wenn ich aufwache nach einem Traum, sehe ich es vor mir, ganz deutlich, ganz klar. Für einen flüchtigen Augenblick und dann zerspringt es. Die Familie. Alles ein bisschen steif, ich gebe es ja zu. Aber heute Abend feiern wir in der Teestube am Flugplatz. Du kommst doch. Du weißt, dass ich nie zu Festen gehe. Du musst unter Menschen marten. Du wirst noch völlig vereinsamen. Das lass nur meine Sorge sein. Außerdem, wie soll ich meine Hochzeit feiern, wenn mein bester Freund nicht kommt? Ich verspreche nichts. Sollst du auch nicht. Jakob? Du sollst nur kommen. Jakob! Du wirst gerufen, Jakob. Du musst zu deiner Braut. Jakob! Martha? Die Frau neben Jacqueline ist... Nein, das kann nicht. Und doch die Figur, die Haltung... Dreh dich schon um. Ich will dein Gesicht. Dreh dich um. Ja! Nein, du bist es nicht. Aber was für eine Ähnlichkeit. Ich muss hier raus. Sofort. Zuerst habe ich mit Süßwasserpolypen gearbeitet. Es ist mir gelungen, mit wenig Aufwand aus einer einzigen Polypenzelle einen neuen, vollständigen Organismus zu klonen. Damals war mir nicht klar, warum ich überhaupt klonen wollte. Vielleicht habe ich mir nur beweisen wollen, dass es nicht geht. Vielleicht mit einem Polypen, aber niemals mit einem Säugetier. Mittlerweile kann ich es bereits mit der Zelle einer Wüstenmaus. Und wenn ich so weitermache, werde ich es vielleicht schaffen. Und ich werde weitermachen. Weiter den Beweis suchen, dass es nicht geht. Schuld ist dieses Mädchen. Martha. Dieses Mädchen. Heute Mittag. Neben Jacqueline. Es hat so wehgetan. Es war beinahe schlimmer als der Schmerz, dich nie mehr wiederzusehen. Denn das ist sicher. Wenn alles klappt, werden sich die Zellwucherungen in meinem Brutschrank in Wüstenmäuse verwandeln. Welch einen Wust von Papier. Werden Sie darüber schreiben. Es sah dir so ähnlich. Das Mädchen. Aber habe ich nicht beweisen wollen, dass ich dich nie mehr wiedersehen kann? Weshalb soll ich denn heute Abend zu Jakobs Fest? Vielleicht stelle ich den Brutschrank ab. Ihr beide? Zusammen? Er hat mich im Wagen mitgenommen. Ich habe sie unterwegs gesehen. Zu Fuß ist es doch ganz schön weit bis hierher. Zuerst war ich erschrocken, als er neben mir gehalten hat. Ich habe sie geblendet. Mit meinem Scheinwerfer. Sie und er... Ihr kennt euch noch gar nicht? Nein. Ja, kommt erst mal rein. Und dann machen wir euch miteinander bekannt. Sie sieht aus wie du. Sie spricht wie du. Und jetzt weiß ich, sie hat den gleichen Nachnamen wie du. Außer Jacqueline kenne ich hier niemand. Und du? Außer Jakob? Niemand? Wollen wir uns setzen? Gut. Was machst du eigentlich? Bist du immer noch an der Universität? Ja. Ich beschäftige mich mit Gewebezüchtung. Gewebezüchtung? Aber dann sind Sie... Ja, ich bin Prof. Ich kann auch nichts dafür. Lass uns doch bitte beim Du bleiben. Verrückt, einen Prof mit Du anzureden. Eine Freundin von mir hat gerade die Zwischenprüfung in Gewebezüchtung gemacht. Sie hat mir erzählt, sie ist von einem sehr jungen Prof geprüft worden. Und sie hat gesagt... Was? Hat sie gesagt? Das darfst du mich nicht fragen. Das kann ich dir nicht erzählen. Vielleicht darf ich dich was fragen. Hast du eine Schwester, die Martha heißt? Du siehst einem Mädchen sehr ähnlich, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Ja, ich habe eine Schwester, die Martha heißt. Sie ist 5 Jahre älter als ich. Das muss dieselbe Martha sein. Du siehst ihr wirklich sehr ähnlich. Das höre ich öfter, als mir lieb ist. Wie geht's ihr denn? Gut, sie hat 2 goldige Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Spielt sie immer noch so gut Klavier? Sie ist vom Konservatorium abgegangen, aber sie spielt immer noch fabelhaft. Noch immer Haydn? Brahms. Jedenfalls. Oft. Schade, dass sie nicht weitergemacht hat. Nun ja, sie wollte heiraten. Blöd, wirklich blöd. Ich heirate nie. Mit einem Mal hat man für immer jemanden am Hals. Sie redet schneller, Martha. Ihre Gesten sind lebendiger, direkter. Doch wenn sie die Augenlider niederschlägt, ist sie wie du. Man kann doch nicht mit einem Menschen für immer glücklich werden. Muss das denn sein? Glücklich werden? Ja, natürlich. Was denn sonst? Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Glücklich sein. Ich weiß nur, es ist wichtig, so viel wie möglich hören, sehen und riechen zu können. Wie meinst du das? In diesem Frühjahr bin ich an einer ungemähten Straßenböschung entlang gegangen. Ganz hohes Gras. In der Spitze einer Säge sang ein Feldschwirr. Ich habe gesehen, dass er sang, denn er sperrte seinen Schnabel weit auf. Aber ich konnte ihn nicht hören. Sein Gesang ist sehr hoch, wie das Zirpen einer Grille. Mein Gehör hat mittlerweile so nachgelassen, dass ich ihn nicht mehr hören kann. Damals fühlte ich mich unglücklich. Könnte ich den Feldschwirr noch hören? Bestimmt. Aber worauf ich hinaus will: Eigentlich lebt man immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Nie in der Gegenwart, nie im Augenblick selbst. Der Moment muss Größe bekommen. Man muss sehen können, dass die Schatten der Morgensonne anders sind als die der Mittagssonne. Hören können, dass Insekten im Frühling anders summen als im Herbst. Schmecken können, dass Wein im Holz, was gelagert, anders schmeckt. Hältst du eine Vorlesung? Meine Vorstellung von Glücklichsein ist das jedenfalls nicht. Für mich hat es etwas damit zu tun, mit jemandem spazieren zu gehen, nachdem er verrückt ist. Oder zu spüren, wie einem der Wind durchs Haar streicht. Oder Musik zu hören, die man mag. Vor allem mit jemandem zusammen sein, in dem man ein bisschen verschossen ist. Wie einem der Wind durchs Haar streicht. Warum musstest du gerade das sagen? Weil ich ihn nicht mehr spüren kann? Weil ich fast keine Haare mehr habe? Danke, dass du mich nach Hause gefahren hast. Hättest du Lust, im Frühjahr zu kommen? Um rauszukriegen, ob du den Feldschwirr hören kannst? Das würde mir gefallen. Bis zum Frühjahr dauert es noch. Singt der Feldschwirr denn nur im Frühjahr? Im Herbst und Winter ist er nicht da. Er ist ein Zugvogel. Dann werden wir ihn bis zum Frühjahr warten müssen. Wenn du Lust hast, können wir auch in ein Konzert gehen. Es ist eine Kleinigkeit für mich, dich abzuholen. Wenn es kein so großer Umweg für dich ist, wäre das schon praktisch. Sollen wir dann was verabreden? Was denn? In den nächsten Tagen muss ich nach Bern zu einem Kongress über Gewebezüchtung. Aber danach, am Donnerstag, den 15. Oktober, spielt das Concertgebouw-Orchester. Das Concertgebouw? Toll. Da war ich noch nie. Ja, gern. Tschüss dann. Mach's gut. Ich sehe mir zu, wie ich ihr zuwinke. Ich sehe ihr zu, wie sie mir zuwinkt und verschwindet. In einem Haus, in dem sie offenbar zur Untermiete wohnt. Ich sehe mich im Concertgebouw. Sehe das Orchester. Im schwarzen Frack? Nein, sie tragen keinen Frack. Sie tragen Überzieher. Die schwarzen Überzieher von Leichenbittern. Am Donnerstag, den 15. Oktober, lebe ich nicht mehr. Ich werde nicht mit ihr ausgehen können. Ich werde verunglücken. Jetzt. Gleich. In diesem Auto. Oder auf der Reise nach Bern. Oder in Bern. Ich bin 30. Ich habe mich zum ersten Mal mit einem Mädchen verabredet. Wie heißt du eigentlich? Haubentaucher. Haubentaucher. Reiherenten. Reiherenten. Siehst du die Blässhühner? Blässhühner. Teichrallen. Teichrallen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Sie beginnt ihren Tag auf dem Fußboden vor dem alten Ofen. Meine Hilfe kommt. Sie zieht den großen Aschenkasten heraus. Jedes Mal fällt Asche auf den Boden. Sie steht auf und trägt den Aschenkasten durchs Zimmer. Vater und ich hören, wie die Schlacke in den Mülleimer prasselt. Sie kommt zurück. Sie kniet wieder vor dem Ofen, stopft eine Zeitung in seinen Bauch. Auf die Zeitung legt sie Holzscheite. Und dann stemmt sie die schwere Petroleumkanne hoch. Ein heller Strahl spritzt über Zeitung und Holz. Ich sehe dunkle Flecken auf dem Papier. Sie hält ein Streichholz daran. Ich betrachte die Flammen. Der Heilige Geist im Ofen. Das Holz knistert. Manchmal ist es nass. Mutter steht auf und holt Kohlen aus der Waschküche. Schlechte Luft heute. Und die Spitze da hinten? Das ist der Turm einer Kirche. Einer Kirche? Eine Kirche ist ein Gebäude größer als ein Haus. Größer als ein Haus? Kirchen sind viel größer als Häuser. Sie stehen meistens an Plätzen. Plätzen? Ein Platz ist eine Wiese ohne Gras und Kühe. Ohne Gras und ohne Kühe? Ja, aber dafür mit Pflastersteinen. Was sind Pflastersteine? Heute in den Blumenkohl. Wann gehen wir hacken? Nach dem Mittagessen. Was sind Pflastersteine? Geh jetzt spielen, Martin. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Bau dir eine Hütte aus Gemüsekisten. Das hab ich schon getan. Dann geh fischen. Wo ist dein Kescher? Ich habe schon gefischt. Ja, dann geh Futter suchen für die Kaninchen. Die kriegen vom Vater Salat. Warum wohnen hier keine anderen Kinder? Immer muss ich alleine spielen. Ich habe früher auch immer allein gespielt. Es ist dunkel im Zimmer. Auf dem Tisch brennt das Teelicht im Stöfchen. Sie streicht Brote. Ich warte auf das Wunder. Damit es geschehen kann, muss ich Mutter vor den Spiegel stellen. Ich schließe zu für die Nacht. Und jetzt geschieht das Wunder. Der Herr nimmt die Spangen aus ihrem Haar. Jetzt wallt es weit über ihren Rücken hinab. Wie jung sie jetzt ist. Und wie schön. Dass dich des Tages die Sonne nicht steche. Sie geht zum Kamin. Mit jedem Schritt bewegt sich ihr Haar. Auf dem Kaminsims liegt die Bibel. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Und auf der Bibel liegen Kamm und Bürste. Sie nimmt den Kamm aus der Bürste. Immer nimmt sie zuerst den Kamm aus der Bürste. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang. Langsam fährt sie mit der Bürste durch das glänzende Haar. Nun an bis in Ewigkeit. Den Kopf hält sie schräg, sodass ihr Haar nach unten fallen kann. Sie bürstet lange und betrachtet ihr Spiegelbild. Von nun an bis in Ewigkeit. Zum Schluss wickelt sie das Haar über einen schwarzen Drahtring nach oben. Sie steckt es fest. Sie ist jetzt viel älter. Sie dreht sich um zu mir. Martin, lass die Kaninchen. Wir gehen ins Dorf. Wer passt denn auf mich auf? Du gehst mit? Ich? Ins Dorf? Ja. Was machen wir da? Vater geht zur Versteigerung und wir gehen zum Doktor. Bist du krank? Dir werden die Mandeln gekappt. Heute Nachmittag kommt ein Doktor aus der Stadt. Es stand in der Zeitung. Er kommt extra, um kleinen Kindern die Mandeln zu kappen. Ihr wisst auch nicht, was Mandeln sind. Und ich darf Mutter nicht fragen, sonst darf ich nicht mit ins Dorf. Ich schließe die Augen. Nicht die Schute fährt, die Ufer fahren, die Ufer gleiten vorbei. Was ist los mit dir, Martin? Du sagst kein Wort. Ein Schornstein. Blauer Rauch. Das sind Leute, die von weit her kommen. Sie haben einen Motor. Ich weiß nicht, was ein Motor ist. Ich darf Mutter nicht fragen. Ich will ins Dorf. Keine Angst, Martin. So viele Menschen. Das ist eine Versteigerung. Unter einem Vordach ein riesiges Zifferblatt mit einem Zeiger. Er dreht sich rasend schnell. Das muss eine Uhr sein. Wie schnell hier die Zeit vergeht. Aber das muss so sein, weil hier so viel Betrieb ist und so viel Lärm. Wir müssen weiter, Martin. Und Vater? Vater bleibt hier. Er verkauft unsere Tomaten. Siehst du? Das sind Pflastersteine. Sie sind so hart. Die Kirche, die Kirche, die Kirche. Ein riesiges Zifferblatt mit goldenen Zahlen. Sie glänzen in der Sonne, aber die Zeiger stehen still. Vollkommen still. Und der Platz ist völlig leer. Nichts, was ich regen kann. Kein Gras. Kein Baum, nichts. Die Sonne, grell über dem Platz. Quer darüber der schwarze Schatten des Turms. Und in diesem Schatten fehlt die Uhr. An den Häusern lang, bitte. Martin. Um den den schwarzen Schatten? Ein feuriger Streifen. Nicht über den Schatten, nicht über den Schatten. Martin, was hast du denn? Nicht über die Feuerstreifen, bitte. Feuerstreifen? Ich sehe keine. Wir weichen ihm aus, gehen an ihm vorbei. Ich sehe ihn aus nächster Nähe. Mein Schatten verschmilzt mit dem Schatten des Turms. Und jetzt legt sich der Feuerstreifen auch um mich. Komm, Martin, wir setzen uns auf die Bank. Blut. Überall Blut. Aus seinem Mund, auf den Boden. Es stirbt. Der Nächste, bitte. Ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Der Nächste, bitte. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Der Nächste, bitte. Ist das aber ein großer Junge. Wie heißt er denn? Martin. Martin. Ein schöner Name. Setz dich hier hin. Tapfer sein. Es ist gleich vorbei. Du bist ein großer Junge, Martin. Du weinst nicht. Die Zange glüht. Dunkelrot. Wie der Feuerstreifen um den Turm. Mund auf. Was will er mit der Zange? Es ist gut für dich, Martin, wenn deine Mandeln gekappt sind. Warum hast du das zugelassen, Mutter? Ich habe doch nicht geweint an meinem ersten Tag in der Welt. Ich habe nicht geweint bei dem Feuerstreifen um den Turm. Ich habe nicht geweint auf dem leeren Platz. Ich habe nicht geweint beim Doktor. Er ist so tapfer gewesen. Und doch hat er mich bestraft. Mit einer glühenden Zange. Er hat nicht geweint. Das ist Verrat. Furchtbar, es mit ansehen zu müssen. Du hast mich verraten, Mutter. Er sitzt in einem Lehnstuhl am Ofen. Er raucht Pfeife. Er redet nicht. Hin und wieder nimmt er die Pfeife aus dem Mund, als wolle er etwas sagen. Aber die Pfeife aus dem Mund zu nehmen, ist seine Art zu reden. Wenn er sie aus dem Mund genommen hat, sieht er mich ein paar Mal aufmerksam an, als ob er mit mir reden würde. Dann kehrt die Pfeife in den Mundwinkel zurück und mein Vater blickt wieder vor sich hin. Man weiß, dass er etwas gesagt hat. Aber was? Und dann stopfte sich eine neue Pfeife. Ich wollte, ich hätte 100.000 Gulden. Als Kind habe ich davon geträumt. Jetzt habe ich es erreicht. Ich bin berühmt. Was habe ich davon? Sitzungsprotokolle, Sitzungsprotokolle, Sitzungsprotokolle. Immer neue Kommissionen, Räte, Körperschaften, Sitzungen, Tagungen. Mit immer denselben kreisförmig aufgestellten Tischen, immer denselben Menschen. Was bleibt mir vom Tag? Nichts. Nur eine Wut, die sich aufstaut und todmüde macht. Ich bin jetzt Professor. Zeit ist für mich das Gleiche wie für einen Bettler Geld. Hiermit laden wir Sie für Samstag, den 3. Oktober, zu einem Treffen von Schülern und ehemaligen Schülern aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Schule ein. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Wegen eines Fehlers in unserem Adressencomputer konnten wir Ihnen die Einladung erst jetzt zusenden. Wir hoffen trotzdem, dass Sie nächsten Samstag kommen können. Ein Klassentreffen. Und schon übermorgen. 2 Tage vor meiner Abreise nach Bern. Warum muss das jetzt passieren? Ausgerechnet jetzt. Martha. Aber du kannst ja gar nicht kommen. Du hast ja 2 kleine Kinder. Du kannst sie nicht im Stich lassen. Diesen Pfad gehst du jetzt jeden Tag. Wirst du dich bei den Wassergräben vorsehen? Ja. Soll ich dich heute Nachmittag abholen? Nein, ich finde den Weg. Es ist nicht schwierig. Unser Pfad führt direkt zum Schulhof. In der Schule sind da viele Kinder. Ja. Sind da auch große Jungen? Ja, aber du brauchst keine Angst zu haben. Sie tun dir nichts. Und wenn sie dir was tun, sagst du es mir. Dann komme ich mit und beschwere mich beim Rektor. Wie sind die Lehrer? Die sind nett. Kann ich heute Abend lesen? Noch nicht. Schade. Was ist das? Bockspringen. Und das? Sie spielen mit Murmeln. Glaubst du, sie lassen mich mitspielen? Ganz bestimmt. Und dann lerne ich ihn kennen. Den Herzschlag des Schulhofs. Diktat. Voll. Nach den Schulstunden. Als einziger fehlerfrei Marten. Leer. In der Mittagspause. Bruchrechnen. Als einziger fehlerfrei. Wieder voll. Kurz vor 2. Marten. Wie immer. Alle Winkel des Hofs lerne ich kennen. Alle Kuhlen fürs Murmelspiel. Alle ebenen Platten für den Kreisel. Alle Stellen bei den Mauern, wo man Bock springen kann. Alle Punkte, an denen man ein Springseil befestigen kann. Streber, Streber, blöder, blöder Streber. Streber, Streber, blöder, blöder Streber, Streber. Ich beobachte alles. Ich spiele nicht. Ich traue mich nicht zu fragen, ob ich mitspielen darf. Wie war es in der Schule? Und immer diese Angst vor dem leeren Platz. Gut. Hast du schon Freunde? Sie dürfen auch mal hierher kommen. Bring sie nur mit. Der Weg ist Ihnen zu weit. Die Jahreszeiten auf dem Weg zur Schule. Im ersten Schuljahr ein Frühling mit viel Löwenzahn. Bis in den Sommer hinein die Wiesen goldgelb. Auf den Weiden eine merkwürdige Stille. Im Herbst der grauweiße Flaum des verblühten Löwenzahns über den Wiesen und Wassergräben. Achtung, er kommt. Jetzt gibt's was auf die Fresse. Alle bereit? Das 2. Schuljahr, ein Jahr der Butterblumen und der großen Unruhe. Die Kühe wollen keine Butterblumen mehr. Sie muhen und grasen und laufen viel mehr herum als im Jahr zuvor, als sie den saftigen Löwenzahn hatten. Jetzt und da und da und da und da und da und da. Aufhören! aus und friss! Und friss! Und friss! Friss, Kuhscheiße! Und friss, Kuhscheiße! Weg! Friss! Der hat Schaum vom Mund! Das dritte Schuljahr. Ein Jahr mit sehr viel Sauerampfer. Im Jahr darauf ist es so feucht, dass ich an jeder Steinplatte Asseln laufen sehe. Im fünften Schuljahr folgt das Jahr der Spitzmäuse. Ihre schrillen Schreie tönen aus dem Buschwerk der kleinen Gehölze entlang des Plattenwegs. Du verplemperst nur deine Zeit zwischen all diesen Schwachköpfen. Von jetzt an bleibst du nach Schulschluss hier. Ich gebe dir Nachhilfeunterricht. Französisch, Englisch, Algebra. So kannst du dich gründlich auf die Aufnahmeprüfung für die höhere Schule vorbereiten. Mein Plattenweg zur Schule. Die schönste Zeit ist der Spätsommer. Ein unwirklich blauer Himmel. Nach den langen Ferien der Herbst. Ein sanfter, fahl dunkler Himmel. Eine sonderbar wehmütige Stille. Das Wasser bewegungslos in den Gräben. Die Luft etwas feucht. Und dann und wann der Schrei eines Vogels. Zuerst kommst du auf die höhere Schule und dann auf die Militärakademie. In dieser Zeit stehen die Kühe mit starr erhobenem Kopf, wenn ich über den Plattenweg gehe. Im Winter verschwindet der Plattenweg unter Schnee. Wenn es friert, laufe ich auf einem der Kanäle auf Schlittschuhen zur Schule. Um vier gleite ich nach Hause, im Halbdunkel, durch das tote Schilf. Nichts macht mich glücklich als diese Schlittschuhfahrten, wenn es kalt, dunkel und still ist. Ich sehe die weißen Atemwölkchen vor mir. Und das Geräusch der Schlittschuhe ist das einzige auf der Welt. Es gibt keine anderen Menschen mehr. Nur meine Mutter ist noch da. Noch lange, auch als es wieder Frühling wird, sehne ich mich nach diesen Schlittschuhfahrten. Und meine Sehnsucht schwindet erst, wenn ich Mitte Mai den ersten Brachvogel rufen höre. Mutter, lass. Der Aschenkasten. Ich muss doch... Ich habe ihn bereits geleert, Mutter. Ruh dich aus. Ich muss doch die Wohnung aufräumen. Bevor sie kommen. Der jährliche Besuch zur Erbauung und Ermahnung. Es sind die Kirchenältesten. Martin, versprich mir. Ja, Mutter. Stellen Sie Ihre Räder ruhig hier ab. Ich möchte kurz mit Ihnen reden, bevor wir reingehen. Na, ist das ein Wetterchen? Das kann man wohl sagen. Ich nehme an, Sie haben schon gehört, dass meine Mutter schwer krank ist. Ja, es kommt wirklich alles auf einmal. Zuerst Ihr Vater und jetzt Ihre Mutter. Und so plötzlich Ihr Vater. Aber der Herr wird Ihnen nicht mehr auferlegen, als Sie tragen können. Es war nicht schlimm. Ein schneller, schmerzloser Tod ist ein Gottesgeschenk. Da muss ich Ihnen widersprechen. Ein schneller Tod ist kein Geschenk Gottes. Ihr Vater hat sich nicht vorbereiten können auf den Tod, auf die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ihre Mutter wird sich nun vorbereiten können. Wir werden mit ihr reden. Verstehen Sie, bitte. Aber meine Mutter ist nicht mehr im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Sie sollten das Gespräch zur Vorbereitung auf den Tod besser bleiben lassen. Sie wird es nicht verstehen. Der Arzt hat uns davon berichtet. Der Herr züchtigt sie in der Tat. Wen Gott lieb hat, den züchtigt er. Denken Sie mal darüber nach. Gerade den Weisen ist es verborgen und den Kindlein wird es offenbart werden. Also sollten wir da nicht sprechen, nun, wo Ihr Verstand Sie verlassen hat? So, Schwester, du bist krank, nicht wahr? Körperlich nicht in Ordnung. Aber geistig? Ist das geistige Leben noch kerngesund? Das ist ja immer noch das Wichtigste. Nehmen Sie Platz. Wir wollen zuerst einen Psalm singen. Wohl den, der Gott verehret, oft betend vor ihm steht, auf seine Stimme höret, in seinen Wegen geht. Wohl den, der Gott verehret, oft betend vor ihm steht, auf seine Stimme höret, in seinen Wegen geht. Warum singst du nicht, Schwester? Ich kann nicht mehr singen. Warum nicht? Mein Hals. Und Sie? Warum singen Sie nicht? Bruder, ich sehe Sie in den letzten Monaten nicht mehr in der Kirche. Warum nicht? Weil ich sonntags daheim bleibe, um auf meine Mutter Acht zu geben. Auch davor habe ich Sie nicht gesehen. Und da lag Ihre Mutter im Krankenhaus. Ich habe sie jeden Sonntag besucht. Ich hatte keine Zeit für den Kirchgang. Faule Ausreden. Ein Kind des Herrn hat immer Zeit für einen Gang zu seinem Tabernakel. Sie gerade Weg Ihres Großvaters. Auch ihn haben wir nie gesehen. Ja, der alte Martin war ein verstockter Sünder. Darf ich Sie einmal fragen, Bruder, wann Sie das Glaubensbekenntnis abzulegen gedenken? Nie. Es ist ausgemachter Blödsinn. Können Sie mir eine Stelle in der Bibel nennen, wo vom Glaubensbekenntnis gesprochen wird? Es ist eine unbiblische Tradition, genauso wie die Marienverehrung bei den Katholiken. Aber Sie wollen doch gewiss dem König der Könige Ihr Ja-Wort geben. Wenn Sie mir die Stelle der Stellen nennen können, wo davon gesprochen wird? So was habe ich noch nie gehört. Ganz wie du sagst. Ein Fall für den Kirchenrat. Schwester, hören Sie uns zu. Bemüht euch nicht. Für mich gibt es keine Vergebung. Meine Sünden sind rot wie Scharlach. Und sie werden weiß werden. Weißer als Schnee durch das Blut des Lammes Gottes. Nein, für mich gibt es keine Vergebung. Diese kleinen Kinderaugen, keine Sünde in diesen Augen. Nicht wahr, es gibt keine Erbsünde. Ihr habt alle gelogen. Aber ich habe gesündigt. Meine Sünden sind rot wie... Was hast du getan, Schwester? Es geht Sie einen Dreck an. Ich habe die Sünde wieder den Heiligen Geist bekommen. Was hast du? Geht nur. Ihr wisst jetzt, dass es für mich keine Vergebung geben kann. Schwester, das ist unmöglich. Wir müssen über diesen Besuch beim Kirchenrat Bericht erstatten. Ich habe die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen, aber es macht nichts. Geht jetzt. Auf jeden Fall müssen wir den Abend mit einem Gebet beschließen. Gut. Betet. Aber für mich gibt es keine Vergebung. Unerhört. Ich werde nun vorangehen im Gebet. O liebevoller, barmherziger, gnädiger Gott und treuer Vater im Himmel, zu dir kommen wir am Ende dieses Besuchs, um dir zu danken für deine unendliche Liebe und dein Erbarmen mit den verlorenen Seelen. Wir bitten dich, o Herr, dass du diesen jungen Bruder, dessen Herz verhärtet und dessen Geist verstockt ist gegenüber deinen Gesetzen, zu dir und zu deinem Dienst zurückrufst, damit er niederkniet vor dem Thron der Gnade. O Herr Christus, erbarme dich über unsere Schwester, die du schon bald abberufen wirst aus dieser irdischen Bedrängnis. Auch ihr Herz ist verhärtet gegen deine Gebote. Auch sie ist eine Sünderin. die für immer verstoßen, für ewig verloren sein wird, wenn sie sich nicht bekehrt. Eine Sünderin, zu der du sagen werdest: Geh hinweg von mir, du ungetreue Magd. Hören Sie auf. Gehe in die äußerste Finsternis, wo sie unsagbar leiden wird. Hören Sie für auf. Für ihre Sünden, ein Leid, von dem du sie schon jetzt einen Vorgeschmack kosten lässt. Lass mich los! Lass mich! Ich ertränke dich! Alles Lüge. Alles Betrug. Das Christentum. Alles Betrug. Gott lacht über mich. Gott lacht über dich, Mutter. Gott hasst uns so sehr, dass er für dich Kehlkopfkrebs erfunden hat. Was verstehst du durch die Vorsehung Gottes? Martin? Die allmächtige und allgegenwärtige Kraft Gottes, durch welche er Himmel und Erde samt allen Kreaturen gleich als mit seiner Hand noch erhält und also regieret, dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles nicht von ungefähr, sondern von seiner väterlichen Hand uns zukommt. Im Garten hat die Amsel gesungen, ununterbrochen, von 5 bis 7. Trotz der Schäden, die der Sturm an ihrem Nest verursacht hat. Es wird nun vom Weibchen ausgebessert. Es geht mir besser. Überall bessern Vögel ihre Nester aus. Viel besser. Ich werde wieder gesund. Mutter. Mutter gibt mir ihre Hand. Wende dein Licht. Aber sie erkennt mich nicht. Und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. So wird es bleiben. Für immer. Und dies ist jetzt die Ewigkeit. Mich zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Draußen ziehen Vogelschwärme vorbei. Sie verfinstern den Himmel. Dass ich eingehe zum Altar Gottes. Lass es erst geschehen, Mutter, wenn es dunkel ist. Dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und ich es nicht sehen kann. Und dir, Gott, auf der Harfe dank. Schau, Mutter, draußen, über dem dunklen Schilf, ein Schwarm Regenbrachvögel. Mutter? An einem grauen Samstag bin ich geboren. An einem grauen Samstag ist sie gestorben. Heute ist wieder Samstag. Wieder ist der Himmel grau. Also geschieht es heute. Das Grau verbirgt ein Wiedersehen mit dir. Nein, das allein reicht nicht aus. Heute muss ich alles unterlassen, was nicht zu dir gehört. Zu der Zeit nach dir gehört. Also darf ich heute nicht ins Labor? Also darf ich heute nicht mit dem Wagen zur Schule? Das schmälert meine Chance, dich wiederzusehen. Also radel ich über den Treidelpfad. Wie früher, als ich dich so oft nach einer Radtour gesehen habe. Beide Hände am Lenker. So gehen Menschen nun mal, wenn sie ein Fahrrad schieben. Da hinten, da kommt sie. Martha, das Mädchen im blauen Mantel. In der Volksschule waren wir in derselben Klasse. Blauer Mantel. Rotes Kleid mit weißen Streifen. In der rechten eine schwere Tasche. Den Kopf nach links geneigt. Wie um das schwere Gewicht auszupendeln. Sie kommt gleich hier vorbei. In der ersten Stunde sind sie im Nebenraum. Ganz ruhig bist du über den Hof. Fast bewegungslos. Die Treppe raufgeschwebt. Den Flur im ersten Stock heran. Und dann die Augen. Deine Augen. Noch heute sehe ich diese Bilder. Sie sind alle scharf. Doch immer ohne dein Gesicht. Tag Johann. Tag Martin. Tag Theo. Noch immer in der Biologie? Sie kommt nicht. Tja, ich habe es aufgegeben. 3 Monate war ich in Delft, dann habe ich das Handtuch geworfen. Sie kommt nicht. Was machst du jetzt? Sie kommt nicht. Du stehst sicher irgendwo vor der Klasse in einer beschissenen Provinzschule. Natürlich kommst du nicht, Martha. Oder studierst du noch? Warum auch? Na, du bist immer noch genauso schweigsam. Du warst ja noch nie auf einem Schulfest. Auch nicht früher. Nach der 3. Stunde der Hofgang. 20 Minuten. Wer das Schulgebäude nicht verlässt, erhält einen Tadel. Ich gehe zur Toilette, schließe mich ein, warte, bis der Direktor seinen Kontrollgang durch die Klassenräume beendet hat. Dann stelle ich mich im 1. Stock ans Fenster. Du hast jeden Tag dieselbe Freundin bei dir. Sie ist größer als du und dir meist einen Schritt voraus, weil dein Gang so ruhevoll ist. Manchmal lachst du und dann beugst du dich vor, um das Lachen zu verbergen. Du bist winzig. So winzig, wenn ich dich vom 1. Stock aus sehe. Aber du beherrschst den ganzen Hof. Ein ruhender Punkt, um den sich alles dreht. Du stehst still. Und mit meinen Blicken folge ich deinem Stillstand, der sich jeden Tag, in jeder Schulpause, in 11 Kreisen vollzieht. Manchmal entdeckt mich der Direktor, zwingt mich runter auf den Schulhof. Ich ziehe meine Kreise, immer allein und immer deinen 11 Kreisen entgegengesetzt. Ich beschreibe eine komplizierte Kurve. So kann ich dir 3-mal pro Runde begegnen, 33 Begegnungen in einer Schulpause. Und immer verschränkst du die Hände auf dem Rücken. So geht kein anderes Mädchen. Du hast ja noch immer deinen Mantel an, Martin. Komm, wir gehen runter. Die Cafeteria. Die Garderobe ist immer noch unten im Keller, gleich neben der Cafeteria. Erinnerst du dich? Ich Idiot. Hey, Martin, nicht so eilig. Ich Idiot. Reiß sie doch auf. Ich Dämlicher. Du gehst einfach auf sie zu und sagst, hast du nicht Lust, mal mit mir ins Kino zu gehen? Vollidiot! Klar geht das. Stell dich nicht so an. Warum machst du nicht auf? Sie ist nicht da. Sie ist nicht da. Sie ist nicht da. Martin! Sie ist nicht... Martha! Da hinten, da kommt sie. Martha, das Mädchen im blauen Mantel. In der Volksschule waren wir in derselben Klasse. Ich war so glücklich in diesem Sommer. Es war, als ob etwas Großartiges auf mich wartet. Ich bin ins Redland gerudert, Martha, jeden Nachmittag, um nachzusehen, ob die Brachvögel noch nicht fortgezogen waren. Ist das nicht Martha? Ja, das muss Martha sein. Und zugleich waren sie da. Die langen, schwarzen Schatten am späten Nachmittag, wenn alle Vögel ängstlich schweigen. Ich habe sie erst gar nicht wiedererkannt. Und ich mich gleiten lasse. Hat sie früher geraucht? Ganz vorsichtig über das Wasser. Und mich fast nicht zu regen wage in diesem Sonnenlicht. Sie hat sich so verändert. Findest du nicht? Indem die Welt erstarrt. Tag, Johann. Tag, Martha. Und dir will ich auch noch die Hand drücken. Ich habe etwas vergessen. Nur einen Augenblick. Wir geben uns die Hand. Zum ersten Mal. Martha. Ich bin gleich zurück. Du trägst kleine Pflaster um die Kuppen von Mittel- und Ringfinger. Gegen die Nikotinflecken. Du bist schon Professor. Ja. Aber du hast schon zwei Kinder. Du bist noch nicht verheiratet. Nein. Du hast das Konservatorium besucht? Ja, aber ich habe es wieder bleiben lassen. Ehe man aber auch mit Klavierspielen als Hauptfach etwas erreicht. Nein, das war es nicht. Nur anschauen. Vielleicht hätte ich ja etwas erreichen können. Anschauen. Aber ich war schon so verschlossen. Anschauen. Und wenn ich dann noch jeden Tag so und so viele Stunden am Klavier hätte sitzen müssen, hätte ich mich vielleicht völlig in mich selbst zurückgezogen. Dich immer nur anschauen. Hast du jetzt ein eigenes Klavier? Bald. Wir haben eins gekauft. Wir sind jetzt aus dem Gröbsten raus. Was für ein Klavier? Ein altes, deutsches. Ein großes, schwarzes. Wir werden es weiß streichen. Aber ein weiß gestrichenes Klavier lässt sich doch nicht mehr so leicht verkaufen. Wir verkaufen es nicht. Wir kaufen es. Jede Bewegung der Fältchen, vom Mundwinkel und Augen, jedes Lächeln. Jedes Stirnrunzeln. Spielst du auch ein Instrument? Nein, ich spiele nur Platten. Bestimmt klassische. Ich präge es mir ein. Martha, dein Gesicht. Für immer. Und diesmal ganz. Nicht bloß in Einzelteilen. Die ganze Klassik, davon musst du runter. Popmusik kann so toll sein. Was wirst du spielen auf diesem deutschen Klavier? Mendelssohn? Mozart und Brahms? Bitte lächeln. Das Foto. Ich muss es haben. Um jeden Preis. Und das Negativ. Es darf nur mir gehören. 1000 Abzüge werde ich machen lassen. Ich werde es vergrößern. Ich werde es im Wohnzimmer aufhängen. In meinem Arbeitszimmer, im Treibhaus, im Labor. Sag mal, Martha, hast du ein Foto deiner Kinder dabei? Ich glaube, ja. Hier. Was für reizende Kinder. Nicht wahr, Martin? Ja. Hast du auch ein Foto von deinem Mann? Ich habe ihn noch nie gesehen. Hass. Aber du, Martin. Hass. Nicht wahr? Als ich ihn sah, das eine Mal. Ich sehe mich mal weiter um. Ganz flüchtig, wusste ich sofort. Mach's fein, Johann. Ich hasse ihn. Mach's fein, Martin. Ich habe ihn gehasst. Schon immer. Mach's gut, Martha. Angefangen hat zwischen Vater und mir? Warum willst du das wissen? Wir haben uns in der Kirche gesehen. Nach dem Gottesdienst sind meine Eltern zu seinen Eltern zum Kaffee trinken gegangen. Eines Tages hat dein Vater gesagt, soll ich dir die Gärtnerei zeigen? Ich bin mit ihm durch die Gärtnerei gegangen. Später habe ich dann doch angefangen, ihn gern zu haben. Aus Mitleid, glaube ich. Bist du verliebt, Martin? Ich habe es mir schon gedacht. Du warst in letzter Zeit so still. Du hast so schwer gearbeitet in der Gärtnerei. Das ist alles Unsinn, Martin. Verliebtheit gibt es nicht. Ekel. Und das war das Wort. So hat sie dich bezeichnet, Martin. Ja, das Mädchen hat entschieden Charakter. Sie traut sich wirklich zu sagen, was sie denkt. Nichts. Sie begreifen nichts. Sie will nichts mit dir zu tun haben. Sie hat es mir ausdrücklich gesagt. Als dein Lehrer gebe ich dir den guten Rat, Martin. Schlag sie dir aus dem Kopf. Sie, wir wollen mich bloß von dir abbringen, Martha. Warum? Außerdem ist sie eingebildet. Schwierig und arrogant. Sie ist dumm. Durch und durch verwöhnt, krankhaft zerstreut und vergesslich. Ich bin ein Ekel, Martha. Du hast recht. Und ich bin hässlich. Grob, krumm und hässlich. Wenn ihr eine Woche miteinander gehen würdet, würdest du bestimmt Schluss machen. Ihr passt absolut nicht zusammen. Du hast mich nie abweisen können, Martha. Ich habe mich dir nie genähert. Mein Recht, dich zu sehen und mich nach dir zu sehnen, habe ich nie aufs Spiel gesetzt. Du bist das Einzige, worauf es ankommt. Das Einzige, das alles mit Glanz und Wärme versieht. Wie früher, wenn das Wunder geschah und Mutter ihre Haare löste. Du bist wie die Sonne im Redland. Ohne dich ist alles grauer Nebel. Weißt du, Martha, im Herbst hat man zuweilen das starke Verlangen nach dem Ruf des Brachvogels. Obwohl man weiß, es kann nicht erfüllt werden. So ist es auch mit dir. Auch er muss es gewusst haben, Martha. Auch Schubert hat es durchgemacht. Nicht durch Worte mitteilbar. Nicht zu begreifen. Nicht zu bewältigen, nur zu ertragen. Stellt das ab, sofort! Vater! Sündhaftes, weltliches Treiben! Ich habe meinen Koffer und meine Tasche gepackt und im Auto verstaut. Ich bin noch ein wenig durchs Redland gerudert. Mit dem Verlangen, seltsamerweise gerade jetzt stärker denn je, einen Eisvogel zu sehen. Ich habe das letzte Brot bis auf ein paar Scheiben für morgen früh gegessen. Ich habe vergeblich versucht, an meinem Vortrag für Bern zu arbeiten. Und jetzt überlege ich, ob ich auch nichts vergessen habe. Meine Gewebekulturen habe ich versorgt. Das ist das Wichtigste. Und plötzlich weiß ich, was es heißt. Sterben. Vielleicht ist es sogar schlimmer als der Tod. Denn auf ihn folgt ja nichts mehr. Aber auf den Gedanken, sterben zu müssen, folgt unweigerlich ein lebenslanges Warten auf den Tod. Ich werde die Verabredung mit deiner Schwester absagen. Ich werde ihr eine Karte schreiben. Ein Schwarm Regenbrachvögel von Maarten te Hart aus dem Niederländischen von Waltraud Hüsmert. Es sprachen Maarten Andreas Grootgar, Maarten als Sechsjähriger Konrad Jackson Liermann, Mutter Cornelia Boje, Martha Susanna Fernandes Genebra, Marthas Schwester Sandra Borgmann. In weiteren Rollen Bertolt Tötzke, Edgar M. Böhlke, Wolfram Koch, Hans-Jörg Krumpholz, Christian Wirmer, Bettina Kaminski, Michael Hahnemann, Axel Eichenberg, Friedhelm Ptock, Heinrich Giskes, Dennis Lubojanski, Valentin Asheuer, Jakob Asheuer und Wolfgang Bär. Ton und Technik Helmut Schick und Ursula Potyra. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Klavier Wiebke Linde. Regie Norbert Schäffer. Produktion Hessischer Rundfunk 2004.